seinem Bier, dem widme ich die Musik hier. Und heute bei einem schönen Tanz gibt's mächtig Firlefanz. Nur hier im Wirtschaftlicht, da trink ich mir die Birne dicht, weil man hier singen muss, ist Saufen ein Genuss. In meinen Ranzen passt viel rein, drum will ich jetzt am Feiern sein. So wird es wirtschaftlich, sei froh, Piraten sind hier so. Jo, nur hier im Wirtschaftlich, da saufen wir uns die Birne dicht, weil man hier singen muss, ist Saufen ein Genuss. Hey, nur hier im Wirtschaftlich, da saufen wir uns die Birne dicht, weil man hier singen muss, ist Saufen ein Genuss. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen Konserve Nummer 94. In dieser Konserve lavalieren wir beim Schrittieren auf der Standardrunde. Es gibt ein bisschen was am Weg zu sehen und auch zu kritisieren, aber ich bin freudig erregt, weshalb meine Gedanken während des Ausflugs durch das Draußen immer wieder zum sonntäglichen Abend zurückkehren, an dem ich mich als Online-Kandidat bei den tapferen Tackerhackern beweisen oder gnadenlos scheitern werde. Wie es mir letztlich erging, wird allerdings nicht verraten. Wie ich mich anschließend fühlte, hingegen schon. Ihr müsst da jetzt durch. Ein Teil ist während des Schrittierens entstanden und ein anderer Teil nach der Aufnahme. Doch hört selbst. Der hat einen ganzen Scheibenwischer, guck mal. Einen ganzen Scheibenwischer und kann bis 60 und da liegt ein USB-Kabel rum. Mhm. Und man kann sogar ein paar Sachen, der hat sogar noch ein Stück Kofferraum, guck mal, da geht sogar noch was rein. Das ist so viel Kofferraum, tatsächlich. Wahnsinn. Ist irgendwie so ein bisschen wie smart, ne? Nur in langsam. Was war das, was ich letztens geschnitten hatte? Da war Rosmarin und Thymian. Der blüht jetzt, ne? Es ist Sonntag, der 22.05.2022. Und ja, wir gehen heute wieder spazieren, wie immer. Lavalieren beim Schrittieren. Nicht viele, aber ein paar. Ich habe heute dran gedacht, an die Tempos. Ja, Hauptsache einer denkt dran, genau. Oder ein Nie. Auch okay. Ja. Ja, wir schrittieren heute wieder die Standardrunde. Wegfahren wollten wir nicht. Jetzt weiß ich, wo wir eigentlich her wollten, aber nicht her sind. Aber vielleicht ist hier auch noch nichts. Heute ist, glaube ich, dieses Radrennen rund um Köln oder wieder irgendetwas in der Richtung. Und bei uns am Anfang der Straße befindet sich ein Fahrradgeschäft und dort auf dem Parkplatz ist in der Regel immer eine Station, wo die Radler schon mal Halt machen oder vielleicht ein Schlückchen trinken und oder angefeuert werden. Ja, und dementsprechend ist die Parksituation da ein wenig kritisch. Und die Zufahrt in unsere Straße ein Problem. Und weil das ein Sackgassensystem ist, ja, kommt man nur da rein oder wieder raus. Was da ein Laub ist, was sich da reingestaut hat von der Regenrinne her, müsste man dann auch mal wegmachen. Es gibt so Abdeckungen für Regenrinnen, damit da keine Blätter reinfallen können. Würde sich da vielleicht anbieten. Ich sag's ihm nicht. Er wohnt hier bestimmt zur Miete, oder ist das sein Haus? Echt? Okay. Ja, dann sag ich's ihm bei Gelegenheit, wenn ich nochmal hin. Dann muss ich da nochmal hin. Also, wenn ich das nächste Mal bei meinem Arzt bin, kann ich's ihm ja mal sagen. Ja, so sieht's aus. Hier wächst auch schon wieder alles auf dem Bürgersteig. Unser Dorf soll schöner werden. Bürgersteige zugewachsen. Ja. Es macht mich fertig. Es ist ja richtig warm, wie die Sonne hinknallt, ne? Und wenn ich dann sehe, dass mir Menschen entgegenkommen, also ich laufe hier in einem T-Shirt, oberkörpertechnisch in einem T-Shirt, so mit nichts unterm T-Shirt, außer dem Mikrofonkabel, aber das wärmt nicht unbedingt oder so, weil es wird nicht so heiß. Ja. Ja, und das Brust-OP von Adriano Celentano, was aber auch schon ein wenig in die Jahre gekommen ist und Motten zerfressen, weil es ist doch sehr schütter geworden, ähnlich wie mein Haupthaar, was soll ich sagen. Ja, und es hat auch nicht geholfen damals, als bei der OP der halbe Bauch rasiert wurde. Es ist dann nicht wie beim Rasen im Frühjahr, du mähst es und es kommt stärker, nein. Es blieb dann einfach so in Fransen weg. Also, um euch das bildlich vorstellen zu können, meine Brust sieht so ein bisschen aus, haartechnisch, wie so ein Asiatenbart von diesen älteren Herren, die immer in Chinatown Warenfeil bieten oder, ne, ihr wisst, was ich meine, so ein paar vereinzelte Fransen im Gesicht halt. Nein, das soll jetzt nicht heißen, dass alle Asiaten irgendwie nur Fransen im Gesicht haben. Das wollte ich damit selbstverständlich nicht sagen. Aber ich bin halt heute nervös, extrem nervös, denn heute Abend, ja, kommt der große Moment. Pirat oder Planke? Ich weiß es nicht. Vielleicht heute Nachmittag nochmal die ein oder andere Folge hören, keine Ahnung, ob das hilft. Ich habe gar keine Vorstellung, aber das ist ja bei mir immer so. Wenn ich nicht weiß, wie irgendetwas ungefähr laufen wird, also vom Ablauf her, es muss noch nicht mathematisch jetzt unbedingt oder detailliert sein, aber dieses, ich weiß gar nicht, was mich erwartet und wie das drumherum ist. Ob man da, ja, wenn man irgendwas zwischendurch plappert, ob das weggeschnitten wird oder ob das bleibt oder also ob das ein Single-Take ist. Ja, ich habe keine Vorstellung. Und dann muss ich mein Setup noch anpassen in irgendeiner Form, weil ich denke, ich werde heute mit Headset daran gehen und wenn ich mit Headset rangehe, dann muss ich dann erst noch an das Audio-Interface anschließen und dann dazu muss ich das andere aber erstmal abkabeln und dann ist alles wieder so lästig. Aber was tut man nicht alles um sich selbst? Ja, was eigentlich? Ist das eine Art Selbstkasteiung? Eigentlich soll es ja Spaß machen, aber ob es das tut, das weiß ich wahrscheinlich erst hinterher. Erst große Schnauze und dann total nervös. Ach ja, naja, der eine oder andere wird vielleicht in Gedanken bei mir sein, weil die Folge, die wird ja dann erst irgendwie fertig gemacht und kommt dann 1,5 Wochen später raus. Und ich werde selbstverständlich nicht spoilern. Nee, das machen wir nicht, weil die Leute sollen ja, also die, die jetzt nicht unbedingt meinen Podcast hören, aber die Tackerhacker mögen, die sollen ja nicht im Vorfeld wissen, wie es dem Protagonisten ergeht, ob er, wie sagte das bei diesem anderen Podcast, ich glaube Puerto Partida oder war es plötzlich Piratin, irgendwie, ob man sinngemäß verkackt oder eine richtig coole Sau ist. Ach guck mal, die haben das Ding tatsächlich, wo bist du, abgerissen, es ist weg, die alte Bushalle ist weg. War die neulich nicht noch da? Ja. Also letzte Woche quasi. Wir waren ja wählen. Ja. Und sind hierher. Nee, wir sind da hinten runter, genau. Wir haben hier nicht den Schlenker gemacht. Das ist es dann. Ja, sie ist weg. Ich meine damals nach dem Krieg, als die ganzen Vertriebenen hier aufgeschlagen sind, war da, meine ich, auch so eine, ja, ich will nicht sagen Baracke, aber eine Unterkunft, genau. Oh, ich muss mal, bis die Autos hier weg sind. Das ist ja scheiße hier. Stimmt, heute ist Jrön und Jedön im Freilichtmuseum. Und das Wetter ist auch noch schön dabei. Das ist für die Leute, die da hingehen und auch dort ausstellen, mit Sicherheit schön. Was aber wiederum auch bedeutet, sehr viele Menschen werden diese kleine Umfahrung hier benutzen, um zum Nordparkplatz zu kommen. Ja, die kommen von vorne, aber den Autolärm haben wir trotzdem. Naja, wo war ich? Ach so, bei der Halle. Ja, nach dem Krieg sind halt sehr viele Vertriebene hier aufgelaufen irgendwann. Und die waren dann zeitweilig im Pollerhof einquartiert und meines Wissens dann auch hier am Falkenhof in einer Unterkunft. Und wo die stand, oder vielleicht war es die sogar umgebaut, glaube ich aber nicht, war dann da eine Bushalle für Linienbusse oder weiß der Geier, bis kürzlich, sag ich mal. Denn jetzt ist sie weg. Dann bin ich ja gespannt, was da hinkommt. Ja, Wohnhäuser wahrscheinlich. Obwohl das jetzt dann Lindler West ist schon, ne? Weil hier ist ja Lindler. Autostadt Lindler West heute. Was mich wundert, im Moment sind es ja sehr viele Autos mit GM. Gar nicht so viele von auswärts. Doch endlich Siegburg, Opladen, Gladbach. Ja, kaum sagst du was, ändert sich alles. Und du wirst ad absurdum geführt. Bergheim. Hä? Kannst du ja nicht mehr. Ja. Wieso? Weil die Einbahnstraße ist. Ja. Da steht ein großes Schild und war verboten. Ja, Wiesbaden, ne? Ich glaube, da gibt es das Schild auch. Ja. Aber wo kein Richter, da kein Henker. Du weißt doch, wie das ist. Die Rennleitung, die ist heute wieder irgendwo, aber nicht da, wo sie sein sollte. Beim Radrennen. Okay. Ah, da fährt sie. Die Rennleitung. Ne? Wäre die jetzt 30 Sekunden früher hier unten vorbeigefahren und hier wäre einer rausgekommen, dann wäre die Sache vielleicht klar gewesen. Aber nein. Ja, die hätten wahrscheinlich auch nur angehalten. Nee, die hätten auch nicht mal angehalten. Wahrscheinlich. Nein, der Fahrer. Nein, nein. Der Fahrer bzw. die Fahrerin schaut auf die Straße, weil sie fährt. Und der Beifahrer bzw. die Beifahrerin guckt dann wahrscheinlich auf sein Handy. Also bloß nichts mitkriegen dann. Aber gut, es hat ja auch Vorteile. Wäre dem nicht so, wäre ich mit Sicherheit auch schon ein bisschen öfter dran gewesen wegen irgendwas. Weil wir machen ja alle Fehler. Und wer was anderes behauptet, ist ein wenig realitätsfremd oder hat eine Wahrnehmungsverzerrung. Was weiß denn ich? Wenn man über den Radweg her, ja, da habe ich eben auch dran gedacht. So, weg von der Straße, ab in den Schlosspark. Über die Holzhackschnitzel, runter. Aha. Oh, etwas Neues. Ja, also der Müll hier im Lennefer Zufluss des Parkes ist immer noch da. Aber so wie ich das sehe, hat man die Brücke abgezäunt, abgesperrt. Man kann jetzt über diese marode Brücke, die ich schon ein paar Mal fotografiert hatte, nicht mehr drüber. Ja, sie hat jetzt die Form eines Bootes und das erinnert mich dann wieder an heute Abend. Unsere Protagonistin, kurz bevor sie in die kalten Fluten der Lenne verfällt, naja, hört sich schwierig an. Ich denke, es geht hier. Greif meine Hand. Mückenbrutgebiet. Ah, hier liegt die nächste Lampe, guck. Auch diese Lampe haben sie zerlegt. Das ist, sieht so aus, als wäre das schon länger. Aber das ist neu. Diese Brücke hier, die ist auch ein wenig strange. Hier waren dann die nächsten Vandalen am Werk. Dieser Schlosspark, der, na, vielleicht waren es ja auch die Bäume. Echt desolat. Ja, es wird hier immer mehr Lost Place. dieser Park. Das ist sehr bedauerlich. In meiner Jugend war das wirklich mal ein sehr schicker Park, um es mal so zu sagen. Aber leider. Ja, es sind echt eine ganze Menge Bäume umgefallen. Also es war wohl kein Randale. Es waren umgestürzte Bäume. Hilft alles nichts. Obwohl man ja jetzt hier absperren müsste, eigentlich. Weißt du, was dieses Wochenende in Solingen ist? Ich meine, es ist in Solingen. Vielleicht vertue ich mich auch gerade in der Ortschaft. Da muss ich das gleich aus dem Off richtig stellen. Aber da ist dieses Wochenende Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt wird nachgeholt, weil wir hatten ja Corona. Und jetzt stehen da die ganzen rot-weißen Weihnachtsmänner und spielen mit dem Trompetchen oder am Hörnchen. Ich habe ein Bild gesehen über Twitter vom WDR. Der Weihnachtsmarkt wird nachgeholt im Mai. Bei richtig, da wäre ich auch noch drauf gekommen. In Olfen bei Münster war der Veilchendienstagsumzug. Sprich, ist das dieses, ja, ist aber noch nicht Karneval mit Nubbelverbrennen, ne? Aber es ist halt Karneval. Igitt. Ja, also alles, was man jetzt wegen Corona irgendwann nicht machen konnte, das wird nachgeholt. Warum auch nicht? Der Daniel, der meinte ja gestern auch, ihm wären komisch verkleidete Menschen entgegengekommen irgendwo. Nur den verorte ich ja eher unten Richtung Luxemburg, Frankreich, so da unten in irgendeiner Ecke. Saarland. Weiß ich gar nicht. Oder ist das eher Elsass? Vielleicht sogar eher Elsass. Ich habe doch keine Ahnung. Wie immer. Ich rede viel, bin ahnungslos. Ja, so ist es. Naja. Mal gucken, ob mir das dann, bin ich schon wieder bei heute Abend, zum Verhängnis wird. Ja, die geneigte Hörerschaft merkt schon, ich bin ultra nervös. Ich habe Lampenfieber. Obwohl ja eigentlich nichts passieren kann. Ist ja nur virtuell. Blamieren oder kassieren für Audio. Entweder kassieren, Ruhm und Ehre und dann die Piratenmitgliedschaft. Ja, das ist schon lukrativ irgendwo, also virtuell. Du bist dann wer? Ja, oder du gehst über die Planke und dann war es das wieder. Mal gucken. Ich meine, als TJ bin ich ja schon mal gestorben, damals auf dem Krabbenkutter. Möglicherweise. Und vielleicht dann jetzt doch nicht bis heute Abend und dann endgültig. Oder ich kann es nicht sagen. Es wird noch spannend. Für mich. Für mich wird das spannend. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das kannst du so oder so sehen, ne? Vielleicht ja doppelt. Weil die Lärmstrecke. Ja gut, hier unten ist es dann feuchter. Also hier ist zwar eine angenehme Kühle, aber gleichzeitig eine Luftfeuchtigkeit von jenseits von Gut und Böse. Und oben auf dem Berg, da ist dann die Hitze. Unbedingt trocken wird es nicht sein, weil das seit gestern, vorgestern wahrscheinlich noch nicht komplett ausgetrocknet ist. Und ja, aber es sind vielleicht weniger Mücken da, okay. Ja, einen Tod muss ich sterben, danke. Ja, wie ich gehört habe, muss es ja noch nicht mal die Planke sein, weil hier kann man sich echt nicht unterhalten. Ich werde dieses Gespräch gleich weiterführen, wenn wir ein bisschen von dieser Straße weg sind. Was natürlich jetzt auch ein Problem ist, weil wir gehen ja bergauf. Dann sind gleich nicht die ganzen Autos und Motorräder das Problem, sondern mein lautes Atmen. Mein schweres Atmen. Und nach zwei Worten oder drei Worten Luft holen. Ah. Ja, dann kann ich jetzt ja vielleicht erzählen, was ich dir erzählen wollte. Ne, also es gibt ja, ist hier eine Mücke auf der Nase, keine Ahnung. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, die Aufgabe nicht zu schaffen und dann über die Planke zu müssen, Ich fange mal anders an. Wer die Takaka kennt und die ersten drei Folgen gehört hat, der weiß, es fängt immer so an, dass auf dem Piratenschiff von Sam, Kapitänin Sam, einige Leute rumstehen, also Piraten, mögliche Piratenanwärter, wie auch immer. Und dann wird gefragt, ob man Pirat werden möchte, also ob hier irgendeine Ambition hätte. Und dann tritt der Delinquent, Protagonist, in dem Fall ich, vor. Und dann bekomme ich möglicherweise eine Aufgabe gestellt. Aber um diese Aufgabe überhaupt gestellt zu bekommen, muss ich, glaube ich, erstmal ein Rätsel lösen. Ich brauche mal ein Tempo, ich schwitze nämlich. Jetzt läuft mir die Soße gleich in die Augen. Und dann sieht das schon aus, als wenn ich direkt heule, obwohl ich ja noch gar nicht Abend ist. Das ist so. Und da stelle ich mir die Frage, was passiert, wenn man dieses erste Rätsel überhaupt nicht schafft? Weil dann ist die Sache ja schon vorbei, bevor man überhaupt angefangen hat. Und dann stellt sich für mich die Frage, muss man dann direkt über die Planke oder passiert gar nichts, weil man ja auch nichts machen musste und quasi gar nicht verkacken konnte, weil man die Aufgabe gar nicht kennt. Schon mal schwierig. Dann Punkt 2. Gesetzt den Fall, ich schaffe dieses Eingangsrätsel und bekomme die Aufgabe gestellt, dann kann ich mir noch 2 Piraten aus der Mannschaft aussuchen, die mich begleiten. Weil ich muss ja auch Mitspieler haben, sonst redet ja keiner. Wenn ich die beiden dann habe und mich an die Aufgabe gebe, dann kann es ja passieren, dass ich auf einen Gegner treffe im Rahmen der Aufgabe, der mich tötet. Man kann ja faktisch während des Spiels sterben. Dann entgeht man ja auch der Planke. Also man wird weder Pirat, noch muss man über die Planke, sondern man ist einfach tot. Spiel zu Ende. Kurze Folge, je nachdem. Was dann passiert, weiß man auch nicht, weil ist ja noch nicht passiert. Ja, bis jetzt haben es ja alle so auf den letzten Drücker geschafft. Aber das wäre dann halt der zweite Punkt. Und da können sie dich am Schluss auch über die Planke schicken, wenn einer denn deinen Kadaver mitnimmt und möglicherweise nach Seemannsbrauch in Segeltuch einnäht und dann seebestattet. Weil mit Urnen war damals ja noch nicht so zu Piratenzeiten. Ja, also Fragen über Fragen. Das ist dann so ein Mysterium. Und da könnte ich jetzt sagen, egal was ich heute Abend mache, beziehungsweise egal wie es läuft, entweder ich werde Pirat oder ich kann unter mindestens mal einem Mysterium auflösen, nämlich was passiert, wenn du das Eingangsrätsel nicht schaffst oder was passiert, wenn du mittendrin getötet wirst. Weil es ist ja jetzt nicht wie bei so einem Grafik-Adventure, wo du dann vielleicht 3 Leben hast oder so. Also eins von den Sachen wird sich heute Abend klären. Und da bin ich dann ja doch gespannt drauf. Aber wie auch immer, man kann sich ja noch so dumm anstellen, wie man will. Ich halte das da so ein bisschen wie Hollywood. Gute Kritik, schlechte Kritik, scheißegal, Hauptsache im Gespräch. Und wegen mir kann das ganze Internet drüber lachen, wenn ich verkacke. Aber es hätte ja was. Zumindest einen gewissen Spaßfaktor. Ja, und was hinzukommt, also einerseits ist es ja so, also eine gewisse Fanbase werde ich ja haben. Sonst wird sich ja keiner den Podcast anhören. Wie auch immer. Dann werden die Leute, die mich also mögen, ja, die hören es. Und vielleicht hören es dann aber auch dann extra die Leute, die es sonst nicht gehört hätten, die mich einfach scheitern hören wollen, die hören es auch. Und das gibt am Schluss dann vielleicht sogar einen gewissen Zuwachs für den Podcast Takahacker. Und das gönne ich denen auch, weil die haben halt ein super Sounddesign. Das sind alles sehr angenehme Charaktere bzw. angenehme Menschen hinter den Charakteren, wie ich das so gehört habe. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen Werbung für machen. Und das mache ich ja jetzt auch. Also ohne, dass es halt richtige Werbung ist, weil kann ja jeder kostenfrei hören, wer das möchte. Aber es ist schon toll. Also sonst würde ich da auch gar nicht mitspielen. Ne? Ach, ist das aufregend! Echt Mücken hier. Ist aber doch eine leichte Rötung hier, so sonnentechnisch, ne? Merkt man schon. Du nicht? Dann ist das bei mir vielleicht doch nur Schweiß. Ich weiß es nicht. Aber Mücken hier. Wäre ich wieder total zerstochen. Ja, klar, das hast du mit Absicht gemacht. Ne? Ja, weil du gelaufen bist. Dann hast du dich geduscht. Und jetzt bin ich der Mückenmagnet mal wieder. Ne? Danke. Sie will sagen, ich stink eigentlich immer. Ja, sie lieben mich. Ne? Ja, ich habe eine Fanbase. Die haben alle einen Stachel, so ein Saugrohr. Und ich habe jetzt gelesen, dass ein mittelgroßes Wespenvolk im Laufe eines Jahres, also circa 7 Kilo Mücken und andere Insekten vertilgen. 7 Kilo. Also ich weiß ja nicht, was so eine Mücke wiegt, ne? Aber 7 Kilo, das ist schon, meine ich, eine stattliche Menge. Ja, wir sind auf Höhe des Johanneskapellchens. Jetzt biegen wir ab Richtung der Stelle, wo der Engel, der Osterhase oder die Krippe oder was anderes ist oder mittlerweile weg ist. Ja, schauen wir mal. Es wird erneut eine sehr erzähltechnisch magere Runde. Aber ich habe halt nicht viel zu erzählen. Meine Gedanken kreisen. Ha, wer hätte es... Ach, ihr wisst das ja jetzt. Ja, der Osterhase ist noch da. Steht immer noch nichts auf dem Brett. Der Engel ist auch noch da. Aber jetzt habe ich gedacht, irgendjemand hätte vielleicht schon dieses Grablicht, diese Grabkerze wegvandalisiert. Aber sie steht hinter dem Osterhasen. Noch ist alles gut. Wenn man jetzt mal rüber auf den Steinbruch guckt, ne, und die Häuser da drunter sieht, das ist ja eine riesen Steinhalde. Ne? Ich meine, da sind richtig große Wacker drin. Da ist auch ganz viel kleines Zeug drin. Aber wenn das Ding mal ins Rutschen kommt, vielleicht wegen einer richtig brutalen Starkregengeschichte, dann ist aber für die Häuser unten Essig. Ich meine, da ist zwar noch eine ganze Menge Platz. Und auch der Steinbruch, der liegt ja unterhalb der Halde. Also nicht der, sondern die, ja, Steinschneidegebäude, also wo sie die Steinsägen drin haben und der eigentliche Betrieb und die Ausstellung. Aber ja, ich gehe mal davon aus, weil das nicht so ein kleines Zeug wie vom Berge halten ist, sondern halt auch die großen Dinger drin sind, wird das so einfach nicht passieren. Aber dennoch, das sieht von hier schon recht abenteuerlich aus. Hätte nur wenig Zweck, wenn ich das von hier fotografiere, weil dann ist die Detailtreue eigentlich, ich denke mal, die Steine sind kleiner als die Pixel von dem Foto und dann sieht man es dann doch nicht mehr so. Ich hätte es ja nicht gedacht, aber hier in der Sonne ist es nicht so unangenehm wie im Wald im Moment. Weil die Feuchte fehlt. Das ist gut. Wolkenambiente ist schön, ne? Ja, es soll heute nicht regnen. Morgen könnte es allerdings wieder Gewitter und Starkregen geben. Ja. Ja, warum nicht? Ist ja auch mal was. Naja, aber es wäre noch schlimmer, wenn sie sich bei euch drinnen und draußen verteilen könnten, ne? Im Regen. Aha. Das wäre super. Wenn du dann so lauter so nette Kinder hast, die so total auf Wetter stehen und dann immer die Erzieherinnen nötigen, bei Regen draußen zu sein. Dass die Kinder bei Regen immer draußen sein dürfen, wenn sie das wollen. Okay. Ja, dann. müsste man den vielleicht mal stecken. Hey, wollt ihr den totalen Regen? Jo! Und dann so bei euch so schnick, schnack, schnuck. Oder wird das im Vorfeld festgelegt, wer diese Woche draußen Dienst hat? Ab 1. August ist das festgelegt, ja. Aha. Oh, heute ist wieder die Agathe da. Die Agathe hat nie Bock für draußen. Und geil, es regnet. Kommt, alle raus. Immer wenn ich Dienst habe, regnet es. Die Kinder sind so gemein. So ist es. Die Agathe. Der Name ist fiktiv, wie ihr euch denken könnt. Ja, für eure Kita, genau. Da würde ich ja keinen Namen nennen, ne? Ja, ich weiß alles. Aber ich würde ja keinen Namen nennen. Haben wir ja nie gemacht, ne? Die Kitty ist so stundenlang durch die Gegend getragen. Ha. So, und heute können sie laufen. Ja, liegt. Es ist zumindest nicht so enervierend wie letzte Woche. Da war ja internationale Schreibase. So würde das aussehen, wenn ich jogge, wie der Herr dort. Aber im Gegensatz zu mir kann der sich wenigstens noch unterhalten. Und das könnte ich nicht, weil ich wäre schon bei dieser Bewegungsschnelligkeit außer Atem. Und Walking... Das musst du jetzt so machen, das ist deine Geschwindigkeit. Ja, Walking, was der da macht, ist das auch nicht. Das ist eher komisch gehen. Also für Walking bräuchte der mindestens die doppelte Geschwindigkeit, um sich die Hüfte so zu verrenken. Hast du mal diese Geher-Meisterschaften gesehen? Ja, was ist denn jetzt der? Walking ist das. Aha. Mit Gehen hast du mindestens immer einen Fuß auf der Erde. Du darfst nicht den anderen Fuß heben. Was du wieder weißt, das ist ja der Hammer. Hallo? Ja. Und was ich wieder darstelle, ist, er hat wieder keine Ahnung, aber redet drüber, das ist cool. Ja, ich sag ja, ich rede drüber, aber habe keine Ahnung, wie immer. Der hat deine Geschwindigkeit, wenn du jetzt so machen würdest, könntest du genauso joggen wie, also walken, joggen. Lass uns mal hier runtergehen, das ist cool. Also, was ist denn das für eine interessante, wir haben eine Tonne Baustützen drunter. Wir haben es ja noch nicht abgeschrankt, aber wir stellen schon mal die Möbel drauf. Wir können ja nur mindestens 2,5 Meter tief fallen von unserem neuen Betonbalkon. Also nicht wir, sondern die Menschen, die sich hier dieses Ding gebaut haben. Guck mal, das Haus, ne? Ja. Hat ein komplett hässliches Dach, ne? Die eine Seite höher als die andere. Ja. Und jetzt guck mal, über dem Kamin haben sie diese Hässlichkeit auch noch als Kaminabdeckungsblech nachgebaut. Vollkommen langweilig, aber eine Wallbox drin, siehst du? Aber vollkommen aufgeräumt. Das ist doch so. Naja, wann ist denn das? Also das Haus, das ist aber jetzt noch keine 40 Jahre oder so da, ne? Oder 50. Siehst du? Ja, da sind halt nicht so viele Generationen Kram aufgehoben worden. Ja gut, wir hätten auch viel mehr Platz, wenn wir diese ganzen Fahrräder von irgendwelchen Kindern oder die wir sowieso nicht mehr fahren, mal verschenken würden oder was auch immer. Das heißt mal weg. Ne? Ja, musst du mal wen finden. Ich will sie aber nicht einfach an die Straße stellen, dass hier einer von diesen Honks, die alles abgreifen, kommen. Das möchte ich nicht. Aber... wenn da einer was will, ich meine, ein bisschen restaurieren muss man da dran, aber so von der Basis her sind sie ja noch gut. Ah, heute Tennisturnier. Guck da oben. Hallo. Tennis im kurzen Röckchen. Wie sich das gehört. Aber kein Schrei. Nicht dieses. Ah! Oh! Ah! Oh! Ah, bricht schon die erste Leiste ab. Und hier steht Esel. So, einmal Starschnitt. Ja, gib mir mehr, Baby, ja. Die Bogenschützen sind wieder am Start, aber auch die Tennisdamen. Ja, da werden sich heute einige Leute vielleicht über dieses Bild freuen. Die hat ja was. Unser lokaler Fahrraddealer hat im Schaufenster einen Aushang. Und zwar, dass er mitgebrachte Ersatzteile nicht verbaut. Oder aus dem Internet bestellte Ersatzteile nicht verbaut. Also gibt es wohl tatsächlich Leute, die ein Fahrrad haben, die dann zu einem Fahrradhändler oder zu einem Fahrradreparaturservice gehen und sagen, hier hast du mein Fahrrad, hier hast du die Bremsbeläge, schraub die mal rein oder tausch die mal aus. Das ist schon derb. Ich meine, klar, dass so ein Fahrradgeschäft auch von den Ersatzteilpreisen lebt, teilweise, ne? Mit, wenn sie jetzt die Beläge vielleicht mal 1 Euro oder 2 teurer machen. Aber hey, die müssen ja auch irgendwie leben. Deswegen vollstes Verständnis meinerseits. Das war Lavalieren beim Schrittieren, doch wie lief's letztlich beim Mikrofonieren, beim Piratieren? Bleibt beim Spekulieren, beim Interessieren. Will sagen, ihr dürft bei Interesse noch circa eine Woche spekulieren, wie es für mich und mit mir für die anderen gelaufen ist. Dann wird die Folge voraussichtlich veröffentlicht und ich werde sie hier verlinken. Spoilern werde ich nicht, wir sind hier schließlich nicht beim Geocaching. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass es doch anders war, als ich es mir vorgestellt hatte. Den groben Ablauf habe ich ja bereits beschrieben, aber es ist etwas ganz anderes, ein Rollenspiel als Podcast zu hören oder selbst Protagonistin zu sein. In den vorangegangenen Folgen von Tapfere Tackerhacker und Plötzlich Piratin und auch beim Puerto Partida Relistening hörte ich, wie die jeweiligen Spielerinnen agierten und Rätsel lösten. Ich versuchte das beim Zuhören auch und dachte so manches Mal, Respekt, das war schnell, da hätte ich viel mehr Zeit benötigt. Oder gleich verkackt. In anderen Situationen lag die Lösung sofort auf der Hand, aber die Spielerinnen taten sich bemerkenswert schwer. Am Ende der jeweiligen Folge denkst du dann, das hätte ich locker gepackt oder, tja, da wäre ich wohl gescheitert, dies allerdings ungeachtet der wichtigsten Komponente. Den Zeitfaktor, den gravierenden Unterschied zwischen Hörerinnen und Spielerinnen. Als Spielerin sitzt du in deinem virtuellen Escape Room und die Zeit sitzt dir im Nacken, arbeitet gegen dich und setzt dich entsprechend unter Druck. Bei Tapfere Tackerhacker hinkt der Vergleich allerdings, denn hier gibt's im Vergleich zu einem Escape Room kein Skript. Zwar ist eine Aufgabe zu lösen, aber dafür gibt es keinen vorgegebenen Weg. Sowohl Tackerhacker-Team als auch Kandidatinnen improvisieren fröhlich vor sich hin und schaffen es vorzugsweise, die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit zu lösen, ohne zu sterben, oder eben nicht. Das Ergebnis landet soundmäßig hervorragend aufgepeppt im Podcatcher und in den Ohren der HörerInnen, so auch in meinen, nur mit dem Unterschied, dass ich nun beide Seiten kenne. Mir persönlich hat der Abstecher auf die Spielerseite großen Spaß gemacht. Danach war ich voller Adrenalin und zu Bett gegangen habe ich noch eine ganze Weile gebraucht, um einschlafen zu können. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine Geschichte hört. Ich habe dazu immer direkt Bilder im Kopf. So auch hier. Das bekannte Kopfkino eben. So dachte ich zuweilen, zum Beispiel beim Hören einer Folge Plötzlich Piratin, nu komm mal langsam in die Puschen, sonst wird das nix. Plötzlich bist du selbst Protagonist, stehst wie der Ochse vorm Berg, die Zeit läuft und dir fällt gegebenenfalls nix ein. Die Episode beschäftigte mich noch eine Weile, bevor ich gegen 1 in einen unruhigen, viel zu kurzen Schlaf fiel. Definitiv war es eines meiner persönlichen Highlights dieses Jahres, diese Folge mitgespielt haben zu dürfen, was im großen Maße auch an den sympathischen Menschen des Tackerhacker-Teams lag. Viele Grüße und danke dafür. Aus diesem Grunde hört mal rein, sofern ihr das nicht ohnehin schon tut, und wenn ihr Gefallen daran findet, wovon ich ausgehe, bewerbt euch und spielt mit. Mit dieser Bombenempfehlung endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 94 vom 25.05.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Dem wirtschaftlich und seinem Bier, dem widme ich die Musik hier und heute bei einem schönen Tanz gibt's mächtig für Elefanz. Nur hier im Wirtschaftlich, da trink ich mir die Birne dicht, weil man hier singen muss, ist Saufen ein Genuss. In meinen Ranzen passt viel rein, drum will ich jetzt am Feiern sein, so wird es wirtschaftlich, sei froh, Pirat.